Und wir machen weiter, inshallah, mit dem Buch von Riyad Salihin. Wir sind bei dem dritten Kapitel, und zwar Geduld und Standhaftigkeit. Und heute machen wir weiter, inshallah, mit dem Hadith von Suhaib, radhiallahu anhu. وعن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر أو إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم حديث مرة أخرى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Das Hadith, was wir heute behandeln werden, inshallah, das erste Hadith natürlich, ist von Suhaib Radwanullah alayhi, Suhaib al-Rumi heißt er. Das ist ein Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mu'min ist zu bewundern, da alles für ihn gut ist und niemanden außer einem Mu'min zeichnet dies aus. Wenn ihm etwas Erfreuliches widerfährt und er dankt Allah dafür, so ist das gut für ihn. Wenn er von einer Prüfung heimgesucht wird und sich in Geduld übt, so ist das auch gut für ihn. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, dann dankt er Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, dann zeigt er Geduld und dann bekommt er auch dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird der Mu'min ist im Lohn, wenn er Geduld zeigt und wenn er Allah subhanahu, wenn er dankbar ist. Ajaban li amri al-mu'min. Al-ajabu huna lil-istihsan. Yani ma ajmal dhalik. Yani leysa al-ajab huna lil-dhamm. Kama al-insan lama yaqul ghayib. Dhamman. Wa innama huna min bab al-istihsan. Lannu hadha amr jameel. أن المؤمن في عمله في حياته ينال الخير. لماذا استحسن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن؟ قال إن أمره كله له خير، يعني في كل الأمور التي يفعلها المؤمن خير. أمر المؤمن الذي يحدث له هذا يكون له خير. طبعا هنا الذي يفعله أي الذي لما يصب بشيء فكيف يتعامل مع هذا الذي أصابه. إن أصابته سراء شكر. المؤمن بين أمرين، الإنسان كله بين أمرين، بين السراء والضراء. يعني إما يصيبك شيء فيه سرور لك أو في شيء مضر لك. فالمؤمن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى وينتظر الفرج من عند الله سبحانه وتعالى إن أصابته ضراء، يعني إذا شيء يضره يصبر. وأما غير المؤمن فإذا أصابه أو أصابته ضراء فإنه لا يصبر وإنما يتسخط المؤمن إن أصابته سراء أي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى شكر النعمة، سواء كانت نعمة دنيوية أو نعمة دينية، الدين مثلا العلم والعمل الصالح، كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء، قيام الليل، إلى غير ذلك من الأمور. هذه نعمة من أمور الدين. وهناك نعمة دنيوية، نعمة دنيوية أن الله سبحانه وتعالى يرزقك الصحة، يرزقك الفراغ، يرزقك الولد الصالح، المرأة الصالحة. فإذا أصاب المؤمن سراء شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، وشكر النعمة لا يكون بالقول أنا سبحانه وتعالى، وإنما شكر النعمة يكون بالطاعة الله سبحانه وتعالى وبأداء حق الله وحق، ثم أداء حق تلك النعمة على العبد. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالعلم، فحقه أن تحافظ عليه وأن تعلمه غيرك. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالصحة، فتستغل هذه الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى وليس في الظلم والتجبر على الآخرين. الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا، شكر الله لهذه النعمة يكون شكر الله في هذه لهذه النعمة منك يكون بالإنفاق في الله سبحانه وتعالى. فإذا يشكر الله سبحانه وتعالى، يشكر الله سبحانه وتعالى المؤمن على السراء، فيناله الخير، فيناله الخير. وكذلك بارك الله فيكم يؤجر على هذا الذي فعل، يؤجر، هو دائما في أجر. أما إذا كانت ضراء فإنه يصبر، يصبر ولا يتسخط، لا يكون مثل الكافر. وإذا صبر فالله سبحانه وتعالى يأجره على هذا الصبر الذي صبره في الله سبحانه وتعالى، لأن الصبر من الطاعات، الصبر من الطاعات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا عظيما. فذلك أمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر ونال الأجر هنا وهناك. وفي هذا بارك الله فيكم يعني لأولي الألباب خير كبير لما يفهم هذه المسألة. تبقى في محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دي زخة أينس مؤمنس إسو بفوندن، دي زخة دي مؤمنس إسو بفوندن، das wird überhaupt das Leben eines Gläubigen ist zu bewundern. Der Prophet hat gesagt, zu bewundern, das heißt positiv, im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat hier, als er gesagt hat, die Sache des Mu'mins ist zu bewundern, es ist barakallahu fikum, der Prophet Muhammad s.a.w. lobt den Gläubigen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lobt diesen Gläubigen, diesen Mu'min. Warum aber bekommt dieser Mu'min diesen Lob? Erstmal, wer ist ein Mu'min? Wer ist ein Mu'min? Der Mu'min ist derjenige, der den richtigen Glauben verinnerlicht. Der den richtigen Glauben verinnerlicht. Der den richtigen Glauben bestätigt mit der Zunge und praktiziert das Richtige, den richtigen Glauben. Das ist ein Mu'min. Aber natürlich, man sagt, ich bin Mu'min insha'Allah, wenn Allah will. Weil Mu'min, jemand als Mu'min zu bezeichnen, Lob. Ein Lob. Dieser Mu'min, Seine Sache ist zu bewundern. Sein Leben ist khair. Sein Leben ist voll mit Gutem. Warum ist die Sache so? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das erklärt. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, wenn ihm, das wird natürlich auch hier, das wird nicht nur von Maskulinum gesprochen, das heißt für Männer, sondern das gilt für Männer und Frauen. Das gilt für Männer und Frauen. Aber das ist eine Redewendung. Redewendung. Das heißt, man spricht von er oder von ihm. Aber das ist allgemein für Männer und für Frauen. Das bedeutet auch die Sache einer Mu'mina oder einer gläubigen Muslima ist auch khair, ist auch gut. Und es ist zu bewundern. Wenn sie auch etwas Gutes, wenn ihr etwas Gutes widerfährt, wie der Gläubige, wenn ihm etwas Gutes widerfährt oder Erfreuliches widerfährt. Ja, As-Sara, das wird das Gute überhaupt. Das wird, dass dir etwas Gutes passiert. Dann zeigt dieser Gläubige Dankbarkeit. Der zeigt Dankbarkeit, weil er etwas Gutes von Allah bekommen hat. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, dann zeigt er Geduld und er bekommt in beiden Situationen, bekommt der Gläubige Ajr, Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du dankbar bist, dann bekommst du Lohn. Wenn du zeigst, dann bekommst du Lohn. Deshalb, deine Sache ist am schönsten und am besten. Die Leute sind zwei allgemein. Die Leute sind zwei allgemein. Wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, dann gibt es Leute, die Geduld zeigen, die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns was Gutes geben, wenn wir Geduld zeigen. Aber es gibt andere, wenn ihnen etwas Schlechtes widerfährt, dann zeigen sie kein Geduld. Und sie fangen an zu jammern, zu kritisieren und sie sagen, ja, was ist das von einem Gott, wenn mit mir so und so und so passiert. Und das ist überhaupt nicht derjenige, der richtig glaubt oder derjenige, der verstanden hat, dass er einen Gott hat, der ihn zur Rechenschaft ziehen wird am letzten Tag, wenn er keine Geduld zeigt. Und das ist eine Prüfung in diesem Leben, dass man geprüft wird mit auch Schlechtem, nicht nur mit Gut. Wenn diesem Gläubigen etwas Gutes widerfährt, im Leben oder in der Religion, im Leben Gutes, das wird Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir gute Kinder, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Zeit, gibt dir Gesundheit, gibt dir Vermögen, das ist gut im Leben eigentlich, weil wir alle davon profitieren, weil wir alles haben im Leben und wir leben gut. In der Religion, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Möglichkeit, dass du die Religion richtig praktizierst. Das ist das Gute in der Religion. Der Gläubige hier, der Mu'min, wenn er etwas Gutes bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann zeigt er Dankbarkeit. Aber im Gegenteil zum Mu'min ist der Verleugner, ist derjenige, der die Wahrheit bedeckt und nicht annimmt, wenn ihm etwas hier Gutes widerfährt, dann denkt er hat das geschafft. Er sagt, ich habe das gemacht, ich mache das. Als ob Allah ihm gar nicht gegeben hat. Bei dem Gläubigen, der ist dankbar, der bekommt dafür Lohn. Aber bei dem anderen nicht. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Das ist der Unterschied, barakallahu fikum, zwischen den beiden. Der Mu'min dankt Allah für die Gaben. Aber was bedeutet danken? Das heißt, dass du Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahs Religion, dass du das richtig praktizierst. Die Dankbarkeit heißt nicht, dass man sagt mit der Zunge, ich danke dir Allah. Nein, mit der Zunge, mit dem Herzen, und mit Taten, du musst es beweisen, dass du dankbar bist. Wenn du Wissen hast, Dankbarkeit für das Wissen heißt, dass man dieses Wissen weiter vermittelt. Wenn du Geld hast, dann Dankbarkeit heißt Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du gute Frau hast, gute Kinder hast, Dankbarkeit heißt, dass du deine Frau gut behandelst und dass du deine Kinder gut erziehst. Das ist die Dankbarkeit im Islam. Aber der Kafir, der zeigt keine Dankbarkeit an Gott. Allgemein. Weil er denkt, das kommt von ihm. Das kommt nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb ist die Sache eines Kafirs nicht zu bewundern wie ein Mu'min. Der Mu'min ist immer im Guten. Also der bekommt immer Lohn, wenn er natürlich auf dem richtigen Weg ist. Passiert er ihm etwas Schlechtes, zeigt er Geduld. Da habe ich gesagt, Geduld ist eine Anbetung. Geduld, Standhaftigkeit ist Anbetung. Und wenn du Allah anbetest, dann bekommst du dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Dankbarkeit auch ist eine gute Handlung im Islam, dann bekommst du Lohn. Weil du gläubig bist und du hast das verstanden, dann bekommst du immer Ajr, du bekommst immer Khair, du bekommst immer Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der Kafir nicht. Und das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Personen. Fi hadha al-hadith hassun ala al-iman wa hassun ala al-sabr. أي أن تبقى دائما صابرا محتسبا إذا أصابك شيء. وحث على الشكر، أن تشكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. في هذا الحديث حث على الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي إذا شكرت النعمة الله يزيدك، أما إذا كفرت النعمة فعذاب الله شديد. لذلك إذا وفقك الله سبحانه وتعالى للنعمة مرة ومرتين وثلاثة، كل مرة عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى أكثر، لأن الله وفقك. نحن أهل الإسلام يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام، يعني يجب أن نشكره في كل لحظة على هذه النعمة العظيمة. نحن نرى الكفر اليوم بأعيننا، ولكن للأسف نفعل. ما نفعل. ويا أخوة، الإنسان ما يعرف قيمة النعمة إلا إذا ذهبت، إلا إذا ذهبت. أنت هل تعيش صحيح؟ ما فيك شيء. لما تمرض وتجلس في الفراش ما تستطيع تقوم، تقول أوف، أين أيام الصحة؟ ما تعرف قيمة الوقت، وقت الفراغ، لما يكون عندك وقت فراغ، إلا إذا ذهب منك، ما عندك وقت بالمرة، هنا هنا هنا مشغول. ما تعرف قيمة العلم إلا إذا وضعت في حالة من الحالات واحتجت إلى ذلك العلم وما عندك، فتعرف وقت قيمة العلم. فما يعرف قيمة الشيء إلا إذا فقده أو إذا احتاجه. فشكر النعمة شكر لله سبحانه وتعالى، يعني كل ما تشكر النعمة وتشكر على شكر النعمة فالله سبحانه وتعالى يأجرك. لذلك قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. يعني عليك أن تشكر الله لأنه وفقك لأن تشكره سبحانه وتعالى على النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك. هذا الحديث، وهذا الحديث فيه أمر عظيم، أنه يا عبد الله لا تيأس، لا تيأس، ما في يأس عند المسلم، وإنما المؤمن ينظر دائما أن الله سبحانه وتعالى سيوفقه للخير، وعمل لله سبحانه وتعالى، واصبر واشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك، فإنك من الفائزين. In dieser Überlieferung, was wir gerade erwähnt haben, barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sache des Gläubigen bewundert hat. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, und er zeigt Dankbarkeit, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm Lohn. Und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt und er zeigt Geduld, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm Lohn. Das ist das Schönste eigentlich im Leben, wenn man das versteht. In diesem Hadith gibt es erstmal, dass Allah subhanahu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt, wie wichtig ist, dass man den Glauben, den richtigen Glauben hat, den richtigen Iman hat. Den richtigen Glauben und den richtigen Iman. Es ist sehr wichtig. Weil wenn du diesen Iman, wenn du diesen Glauben nicht hast, dann wirst du weder dankbar sein, noch Geduld zeigen. Aber weil du den Iman hast, weil du den richtigen Glauben hast, dann zeigst du Geduld, wenn du Geduld brauchst. Und du bist dankbar, wenn du die Dankbarkeit brauchst. Das bedeutet erstmal, man sollte den richtigen Iman haben und diesen Iman praktizieren im Leben. Nicht nur Wort, sondern Wort verinnerlichen und tun. Belegen, dass du gläubig bist. Zweitens, in diesem Hadith hat der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht, dass Allah von uns das mag, dass wir Geduld zeigen und dass Geduld eine gute Eigenschaft ist für die gläubigen Leute. Das heißt, wenn du Geduld zeigst, weil du gläubig bist, dann wirst du auch deinen Lohn bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns mag, dass wir ihm danken. Allah braucht nicht unsere Dankbarkeit, aber wenn du Allah dankst, dann wird Allah dir mehr geben. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surat Ibrahim, die Ayah 7. Wenn ihr dankbar seid, dann wird Allah uns mehr, dann wird Allah euch mehr geben. Wenn ihr aber verleugnet, dann ist die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala schmerzhaft. Gewaltig. Das ist die Sache. Dankst du Allah für die Gaben, dann wirst du mehr bekommen. Dankst du Allah für die Gaben nicht, für die Ni'ma nicht, dann wirst du nichts bekommen. Sondern Allah wird das von dir wegnehmen. Die Dankbarkeit habe ich erklärt vorhin. Die Dankbarkeit heißt nicht, dass man sagt, ja, oh Allah, ich danke dir. Nein. Sondern, dass du das belegst, dass du dankbar bist. Wir haben eine der besten Gaben. Eine der besten Gaben haben wir in unserem Leben. Was ein Mensch bekommen kann. Und zwar, wir haben, alhamdulillah, den richtigen Glauben und wir haben die richtige Religion und die wahrhaftigste Religion. Wir haben den Islam. Wir müssen Allah dankbar. Wir müssen dankbar sein. Und wir müssen Allah danken für diese Gabe. Und wir danken Allah, dass Allah uns die Möglichkeit gibt, dass wir ihm auch danken. Dass du dankbar bist, ist es nicht genug. Sondern, dass Allah dir die Möglichkeit gibt, dass du ihm dankst. Deshalb sagt einer, wenn meine Dankbarkeit an Allah für die Gaben Gabe ist, wenn meine Dankbarkeit für Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gaben eine Gabe ist, dann muss ich immer Allah subhanahu wa ta'ala danken. Wie könnte ich diese Gabe und diese Dankbarkeit zeigen, ohne dass Allah mir das gegeben hat, wenn auch die Tage lang werden und wenn ich lang lebe? Das bedeutet, hätte Allah dir diese Möglichkeit nicht gegeben, dass du Dankbarkeit zeigst, dann kannst du das nicht. Und leider, die meisten Leute verstehen nicht, wie wichtig ist, dass wir Allah danken. Wie wichtig ist, dass wir Dankbarkeit zeigen. Viele denken, dass das von ihnen kommt, was sie von Allah bekommen. Und die Gaben, den Wert von den Gaben, kennt man eigentlich nicht, außer wenn man das verliert. Oder wenn man das braucht. Das bedeutet, wenn du immer gesund warst, du hast immer Gesundheit gehabt, dann kannst du diese Gabe nicht so richtig verstehen, nicht richtig auswerten. Aber wenn du krank wärst und du kannst nicht aufstehen, dann weißt du, wie wichtig war diese Gabe. Wenn du Vermögen hast, wenn du Geld hast, dann verstehst du nicht, was Armut bedeutet. Aber wenn du arm wirst, dann verstehst du, wie wichtig ist, dass man die Dankbarkeit zeigt, weil man Vermögen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. In Wissen, wenn du in einer Situation verwickelt wirst oder wenn du mit Leuten zusammenkommst und dann fragt man etwas über Islam und du hast kein Wissen, dann bekommst du im Herzen Stichen, so etwas wie Stiche im Herzen. Ja, warum habe ich meine Religion nicht gelernt? Eigentlich die Dankbarkeit für den Islam ist, dass du den Islam richtig lernst. Aber die meisten Leute verstehen das nicht. Die meisten Leute heutzutage, die verbinden die Gabe nur mit Leben, nur mit Sachen, nur mit Geld. Die verstehen nicht die anderen Gaben, wie wichtig sie sind. Deshalb in diesem Hadith zeigt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Gläubige, der den Islam richtig verstanden hat, wertet das aus. Was das bedeutet, dass man Geduld zeigt und dass man Dankbarkeit zeigt. Und das ist der Iman eigentlich. Der Iman besteht auch aus Dankbarkeit und Geduld. Du brauchst Geduld in deinem Leben für die Sachen, die für dich nach deiner Meinung schlecht sind. Und du musst dankbar sein für die Sachen, die gut sind. Und das ist unser Leben eigentlich. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Möglichkeit geben, dass wir den richtigen Iman zeigen und dass wir die Geduld haben. Geduld, wie wir schon gesagt haben voriges Mal, kein Geschenk ist besser und umfangreicher für einen von euch als die Geduld. Ma u'atiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr. Min as-sabr. La bud min as-sabr. الصبر الصابر ما يسمى خائف ترى عليكم السلام. بعض الناس يظن أن الإنسان إذا صبر أنه يخاف أبدا يا أخوة. الصبر قوة والصبر إيمان كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Manche Leute denken, dass Geduld feige bedeutet, dass du Feigling bist. Auf keinen Fall. Wenn du Geduld zeigst, dann bist du tapfer. Und dann bist du stark. Das heißt nicht, dass du Angst hast, sondern dass du so viel Iman hast, dass du Geduld zeigst in bestimmten Situationen. Das beweist dein Glaube und dein Iman. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Tapfere ist nicht der Tapfere im Ringen, sondern der Tapfere, der Starke, ist derjenige, der sich kontrollieren kann, wenn er zornig wird. Dieses Thema Geduld ist sehr wichtig, weil das beste Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und somit haben wir in diesem Kapitel drei Hadithe genommen, drei Hadithe über Geduld. Und inshallah, wir machen das nächste Mal bi'idhni ta'ala weiter mit diesen Themen von Geduld. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wenn man eine Frage hat, dann bitte schön. Ich habe eine Frage, aber ich glaube nicht so in diesem Thema. Nee, zum Thema erstmal, zu unserem Thema. Wenn man im Internet auch Frage zum Thema hat, speziell zum Thema, dann bitte schön. Können wir Mittelalter? Uff, wir haben خلصنا بكير يعني شو تكون احسن منك. الوجبات السريعة في الدروس. نعم. Habt ihr Frage zum Thema? Dann eine 7 tippen, dass ich weiß. Eine 7, wer eine Frage hat zum Thema, was wir barakallahu fikum behandelt haben. Eine 7 tippen. Okay, dann warte ich, bis du die Frage geschickt hast. Barakallahu fik. Ja. Dann. Schick mal bitte deine Frage an die Admin und die Admin schickt mir die Frage. Admin hat einen Fehler gemacht und da wollte die Admin mich rausschmeißen vom Raum. Reparieren schon. Weiß ich, weiß ich. I know. من لم يحفظ الأحاديث اللي بنعملها؟ طبعا تحاولوا تحفظوها طبعا يعني. مو حفظ الكريمة ولا لا لا أنا أعلم أن الأحاديث هي معروفة حفظ لا كله يعرفها ما شاء الله كله والحمد لله يعني اليوم اكتشفت أيضا أن الكثير من الأخوة يعني وصل إلى درجة الإفتاء وصار يفتي وما شاء الله ويحسن ويضعف وبلشت الأمور حتى وصلت إلى الأحاديث يعني هذا ضعيف وهذا صحيح الحديث عند البخاري ومسلم وما في حدا شك في ضعفه فعند بعض الأخوة ما شاء الله صاير ضعيف نسأل الله السلامة Wer versucht diese, ich habe eine Frage eigentlich, wer versucht wer hat versucht diese Hadithe, die wir schon und diese Unterrichte, die wir schon Barakallahu fikum behandelt haben, wer hat versucht das zu lernen? Versucht die zu lernen? Ha? Ich hoffe, mir das Abendmahl. Barakallahu fikum, du hörst das mindestens. Am Schlaf. Ja, das ist gut. Aber das bedeutet, du schlafst auch mit meiner Stimme. MashaAllah, das ist ein Lob. Das ist ein Lob, Jazakallah khairan, dass du mit meiner Stimme schlafen kannst. Ich habe gedacht, mit meiner Stimme macht man den Kindern Angst. Aber wenn du sagst, dass du schlafen kannst, dann bin ich sehr froh. Ha? Nee, du hast das nicht gestimmt. Auf jeden Fall, die Sache ist so, wir machen. Wir unterrichten das damit, wir Barakallahu fikum unsere Region lernen. Und definitiv, das ist eine große Gabe, dass wir hier sitzen im Unterricht. Ich weiß ja, dass wir ein paar Leute sind. Ja, damit auch die Brüder und Schwestern im Internet das verstehen. Ja? In meinem Unterricht gibt es keine 400 Leute und 500 Leute. Ja? Die sind manchmal 5, manchmal 4, manchmal 10, manchmal 12. Ja, weil diese Themen, was wir behandeln, basierte Themen sind in der Religion. Ich bin kein Geschichtenerzähler. Ich bin nicht derjenige, der Geschichten erzählt und der Schauspieler. Deshalb, Barakallahu fikum, das ist nicht so. Und die Leute haben keine Zeit, mashallah, weil alle Arbeit haben und weil alle sozusagen wichtig zu tun haben. Deshalb kommen sie nicht zum Unterricht. Ja, deshalb ist das eine Gabe und wir müssen dankbar sein. Wir müssen dankbar sein, hier die Brüder, die da sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Leute, 12 Leute, wir müssen dankbar sein, dass wir Barakallahu fikum Ajr bekommen können, dass wir Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Weil wenn wir sitzen, und wir erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, dann barakallahu fikum, das ist an sich selbst eine große Gabe. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützt und hilft, dass wir zum Unterricht kommen und dass wir sitzen, dass wir Geduld zeigen, das ist an sich selbst große Gabe. Ja, Chua, hada fi haddi dhatihi, an najlis fi dars al-ilm, fi hilaq al-ilm, وأنا ذكرت باللغة الألمانية وعيد بالعربي يا أخوة طبعا تعرفوا أنتم أغلب الناس اليوم يحبوا قصص يعني يحبوا أمثال الجفري وعمر خالد وما بعرف مين وهذول واحد يضحك عليهم يعني واحد يضحك عليهم اللي يضحك عليه يحبوه فذلك ما في يعني تجد الكثير كثير ما يفهم قلت انه نحن نريد ان نتعلم ديننا بشكل صحيح، بشكل الاساس يكون ثابت، بحيث لما تاتيك الف فتنه ما تهزك، لانه انت عندك ثبات في دينك. اما لو ما تعلمت الدين بثبات فهذه مشكله كبيره. فاغلب الناس تحب اليوم الممثلين، يعني حتى انظروا الان، يعني صار بعض الممثلين الان عنده برنامج ديني، سميه البرامج الدينيه. شو هي البرامج الدينيه؟ من وجه منين؟ تلاقي واحد ممثل يقعد ويحكي للناس على الاسلام ومشاعري واحاسيسي وانا فعلت كده وعملت كده وعلى الوحدة ونص وهنا وهناك، نسأل الله السلامة. فأنت بارك الله فيكم، القضية هي في تعلم الإسلام، والإنسان سيندم يوم القيامة على هذا الأجر الذي فوته. وكثير من الناس أصلا عنده وقت، ما تقول لي ما عندي وقت، هذه ما تقول لي ما عندي وقت، لما يقول لك صاحب العمل صاحب الأورو قل لك تأتيني الساعة 3 الصبح، تروح أمامه نصف ساعة. ليش لما يقول لك الله قوم، لما يقول لك كيف تحرك الآلات تذهب تنزرع أمامه، لما يقول لك الإيمان تعال وعلمك كيف تطبق دينك، ليش ما تذهب؟ فنسأل الله السلام. ولكن الحمد لله النعمة كبيرة، وكثير من الناس ما يعرفها. يكفي أن يجلس الإنسان في جلسة العلم، في حلقة العلم، ويسمع شيء عن الدين، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح ينور قلبه بهذا الذي يسمعه. هذه نعمة كبيرة، وأغلب الناس ما يعرف قيمة النعمة، ما يعرفها إلا إذا ذهبت. ونحن الحمد لله عندنا في الدين قاعدة معروفة، أن الأصل ليس في العدد، ليس في الكم، وإنما في الكيف. ليس الكم كثير، إنما كيف هذا، كيف الإنسان، هل عنده إيمان ثابت، إيمان قوي، أما عنده هل فهم الدين ولا ما فهم. يا أخو والله يوم القيامة كيف سنقف يرحمك في الدنيا الآن، قبل يوم القيامة في الدنيا الآن، يعني ما نخجل أحيانا لما نجد أنه نحن ما نعرف كثير من الأمور في ديننا؟ الإنسان ما بتصيبه هكذا بقلبه شيء إذا ما كان يصيبه هذا الأمر، يعني أنه ما بيعرف مثلا الأساسيات في الدين، وما عنده بالمرة، يعني على الأقل يسأل نفسه ويلوم نفسه، ما عنده هذا. فأسأل الله السلام. هذا يا أخوة يكون من الناس الذين سيطر عليهم يعني حب الدنيا إلى درجة أنه ما عاد يهتم بدينه. أما هي شغلة ترى الصلاة، شغلة الصلاة، الواحد يجي على المسجد وكذا، إيش لا تفكر، يعني بعض الناس يأتي المسجد يظن أنه خلاص، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. تمن على الله أنت؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى وفقك لأنك تأتي تصلي. فنسأل الله السلامة. لكن تبي يا أخوة الإنسان تعلم الدين ويحرص على المساجد ومجالس العلم، لأنه هذا الذي سينفعه يوم القيامة، يوم لا ينفعه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي ينفعك يوم القيامة هو العمل الصالح. فالنعمة كبيرة علينا هي نعمة الإسلام، ولكن إذا لم نتعلم الإسلام فنحن ضيعنا تلك النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خيرا، wie kann man Geduld erreichen? Wie kann man Geduld erreichen? يعني كيف يستطيع، كيف يستطيع كيف يستطيع أن يحصل أن أن أن أن يتعلم الصبر، أن يكون عنده صبر. يا أخوة الصبر يعني نحن تكلمنا عن هذا وأجبنا عن في الحديث الماضي، ومن يتصبر يصبره الله، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني تريد تعلم الصبر، ما في يقول لي أنا ما أستطيع، أنا ما أصبر، أنا هكذا، أنا ما أستطيع أتغير، هذا كذب، هذا كذب. هذا بعض الناس تقول له أنت، يقول لك أنا هكذا، ما في أنا هكذا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعبدوا الأصنام، وكان في بينهم معارك وقتال، الأوس والخزرج كانوا يقاتلوا بعضهم بعضا. بعد الإسلام أصبحوا إخوة في الله سبحانه وتعالى، انتهى، تغيروا من عباد للأصنام إلى عباد للرحمن، تغيروا من ناس ما كانوا يصلوا إلى أناس يقومون الليل ويصومون النهار. كيف تغيروا؟ بماذا؟ بالإيمان. فإذا الإيمان ما أثر بالإنسان وغيره، معناته هذا الإنسان كاذب في إيمانه، هذا يكذب على نفسه، لأن الإيمان له تأثير، مثل الصلاة لها تأثير. تجد أنت لما يكون عندك ألم في الرأس وتأخذ دواء، تأخذ شيء دواء، بعد شوي يذهب الألم بإذن الله سبحانه وتعالى، فتقول هذا تأثير الدواء. طيب، كذلك للصلاة تأثير على القلب، وللإيمان تأثير على القلب وعلى الجسد وعلى الإنسان. فإذا ما يقول إنسان أنا ما أستطيع، يتعلم الصبر. كيف يتعلم الصبر؟ أنه يصبر نفسه، يصبر نفسه. كيف يصبر نفسه؟ يعني مثلا إنسان ما كان يستطيع، ما إذا تكلم مع أحد مباشرة يشتم، يقول هذه المرة لو تكلم مع أحد ما أشتم أنا، فلما يأتي أحد تكلم معه يصبر بالشتم، فلما يفعل ذلك مرة مرتين ثلاثة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هذا واحد. إذن حاول يتصبر. المسألة الثانية المهمة، وهي طبعا أصول في تعلم الدين عموما يا أخوة، أنه يعرف أنه بالصبر، أن يعلم الإنسان أنه بالصبر ينال أجر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الدرجة ترتفع يوم القيامة في الجنة، ترتفع درجة ذلك الإنسان بالصبر، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. ويعلم الإنسان أن الله يعينك في الصبر، فيدعو الله، قل يا ربي ارزقني الصبر، ثبتني يا ربي. فلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من أكثر دعائه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصبر، أن يرزقه الصبر. هذه المسائل تعينك، إذن الدعاء، أن تعلم أن الصبر أجر، وكذلك أن تتصبر أنت بحيث ما تفعل مباشرة. أما القول الذي يهدم كل المسألة، أن تقول أنا ما أستطيع، خلاص أنا هكذا وما أريد أتغير، وأنا ما استطعت ولا أستطيع، ما خلاص أنت حكمت على نفسك بأنك لن تتغير، إنما حاول ستجد المسألة غير. يعني لو سألنا المسلمين ليش ما تطلق لحيتك؟ ليش ما تطلق لحيتك؟ أو سألنا واحد ليش ما تلتزم صلاة الجماعة؟ أو سألنا واحد يا أخي ليش ما تحسن ألفاظك؟ سألنا الآخر لماذا ما تحترم الآخرين؟ أو الآخر لماذا تتكبر؟ ما الجواب؟ يعني ما الذي يمنعك من هذا؟ ما الذي يمنع من كل هذا؟ يعني ما الذي يمنع من فعل الخير؟ وما الذي يمنع أن الإنسان يترك؟ مسألتان يا أخوة، اتباع لطريق الرحمة أو اتباع هوى، ما في غير أخص، ما يعني هذا أساس المسألة وانتهى الأمر. فذاك الذي يريد يصبر يتعلم الصبر، يدعو الله سبحانه وتعالى، يوفق الله سبحانه وتعالى للصبر. بارك الله فيكم. دي بودش تلتا أنا في خاقون ذات في كان يقدول تايجن. We have this grant for in foreign hadith, barakallahu feekum. Und zwar, derjenige, der Geduld übt, derjenige, der Geduld übt, wird Allah ihm Geduld geben. Also, der wird diese Eigenschaft bekommen. Versuche, Geduld zu zeigen, dann wirst du das bekommen. Aber dafür brauchst du auch noch andere Dinge. Erstens, du musst wissen, mit Geduld bekommst du Ajr, bekommst du Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Geduld eine sehr gute Eigenschaft ist, was ein Muslim haben kann. Dass durch Geduld du eine bessere Stufe im Paradies bekommen kannst. Mach viel Bittgebet, dass Allah dir Geduld schenkt. Sag, oh Allah, schenk mir Geduld. Befestige mich. Oh Allah, lass mich standhaft sein. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm in seinem Gebet, ja, muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala deenik. Oh, ändere der Herzen, befestige unsere Herzen auf deine Religion. Du kannst das, du schaffst das. Aber dass man sagt, ja, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, dann wirst du gar nicht schaffen. Weil wenn manche Leute, wenn du ihm sagst, ja, versuch mal, das Beste zu tun und das Gute zu tun, das Schlechte zu verlassen, sagt, ja, ich kann nichts, ich bin so. Diese Person lügt. Es gibt nicht bei uns Menschen, dass man sagt, ich bin so. Ich kann mich nicht ändern. Die Sahaba, die Gefährten von unserem Propheten, sie haben Götzen angebetet. Und sie haben gegeneinander gekämpft vor dem Islam, bevor sie Muslim geworden sind. Als sie den Islam angenommen haben, sie haben Götzen verlassen, sie haben nur Allah angebetet. Sie waren dann Brüder geworden und sie haben sich geändert. Sie haben alle schlechten Eigenschaften verlassen und sie haben neue bekommen. Waren sie Menschen oder nicht? Sie waren Menschen wie wir. Das will, wir sind alle Menschen und wir können uns ändern. Sie haben auch heute im Leben, wir haben Leute erlebt, die waren sehr schlimm. Sie haben Reue gezeigt und sie sind total andere Menschen geworden. Wenn du versuchst, dann wird Allah dir helfen. Und deshalb bei Geduld, wenn du versuchst, Geduld zu zeigen, dann wirst du das schaffen. Mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, mit Bittgebet, das du im Herzen hast. Wenn ich Geduld zeige, bekomme ich Ajr, bekomme ich Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Beispiel, du beschimpfst die anderen, du schimpfst mit den anderen. Einmal sag, heute habe ich mich sozusagen beschlossen, dass ich heute nicht schimpfe. Dann kommt Schimpfwort, dann erinnerst du dich, ich schimpfe heute nicht. Dann mach das nicht. Einmal, zweimal, zehnmal, 15 Mal, du machst paar Mal Fehler, sowas. Nach paar Monaten, nach paar Tagen, dann wirst du das schaffen. Und die Frage ist hier, um Geduld und sowas. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Muslim fragen, einen Mann, warum trägst du kein Bart? Was ist deine Antwort? Warum? Entweder weiß er nicht, was Urteil vom Bart in Islam ist, oder der will das nicht tun. Wenn wir jemandem sagen, ach, warum lügst du? Warum redest du schlecht? Warum betest du nicht in der Moschee? Warum kommst du nicht zum Unterricht? Was ist deine Antwort? Nein, ich. Aber in anderen Bereichen ist es total anders. Warum ist man, wenn der Chef etwas sagt, da ist man so pünktlich und gut und da will man die beste Arbeit für den Chef machen, für denjenigen, der Euro gibt. Aber warum im Islam ist man nicht so? Die Antwort ist, es gibt zwei Wege. Entweder folgst du deinem Gelüst, folgst du deinem Hawa, oder folgst du dem Weg, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und du musst dich selber, für dich selber entscheiden. Keiner kann dir in diesem Zusammenhang helfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir können dir nur sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und du musst entscheiden im Endeffekt. Nicht die anderen. Subhanakallahu fikum, dass man sagt, ja, ich bin so, ich kann keine Geduld zeigen. Diese Person lügt über sich selbst. Das bedeutet, der betrügt sich selbst. Weil jeder von uns sich ändern kann. Und jeder kann das Gute tun. Und jeder schafft das, wenn man will. Wenn man versucht. Aber wenn man nicht versucht. Und wenn man nicht will. Und wenn man keinen Willen hat, dann schafft man das nicht. Können wir morgen zum Beispiel zu Frühgebet kommen? Wir beten um 5. Können wir zu Frühgebet kommen? Wenn man Auto hat. Wieso kann man nicht? Was verhindert man? Sag mal, ja, ich habe verschlafen. Ach, bei Allah subhanahu wa ta'ala bist du auch entschuldig, wenn du wirklich verschlafen bist. Aber eine Person, die Fußball mag, und der weiß, dass zum Beispiel der mag Inter Milan gegen Bayern. Ja, oder Liverpool. Wir reden nicht über Deutschland. Liverpool. Wenn Liverpool morgen um 3 Uhr nachts spielt, Spiel ist 3 Uhr nach. Dann steht er auf. Der will das auch nicht aufnehmen. Ja? Es gibt die Möglichkeit, heute aufzunehmen. Und morgen zum Beispiel. Nein, der will das live. Dann steht er auf um 3. Aber das Gebet für Allah, steht er nicht um 5. Subhanallah. Und dann sagt man, ja, ich bin gläubig. Was für ein Gläubig? Ich bin so. Was bedeutet, ich bin so? So, es gibt nicht Barakallahu fikum bei uns im Islam, dass man sowas macht. Ja, gib mir den Namen von diesem verlorenen Esel. طيب صلى الله السلامة يوم القيامة يوم حسرة وندامة لبعض الناس ويوم فرح وسرور للآخرين صلى الله السلامة سنرى خلي am letzten Tag werden manche Leute sich erfreuen und die werden so erfreut sein. Und andere, die werden ihre Finger auf ihre Finger beißen, weil sie sagen werden, hätten wir. Aber hätten wir gibt es nicht bis zu diesem Tag. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك hört